Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Stefan Acker, EBCC. Ich bin heute in Gelsenkirchen. Bei mir ist der Alexander Reinsch, Beisitzer im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, auch bekannt als Darkwind. Hallo Alexander. Hallo. Erzähl mir einmal, warum bist du heute hier? Weißt du, was hier heute passiert? Ja, heute ist hier eine Kreismitgliederversammlung in Gelsenkirchen. Bisher gibt es hier noch keine Parteistrukturen auf lokaler Ebene. Deswegen ist die Einladung heute zur Kreismitgliederversammlung. Da soll sich entschieden werden, ob man einen Kreisverband gründet oder ein Piratenbüro aufbauen möchte. Deswegen bin ich heute hier, um das Ganze zu beobachten, meine Expertise damit reinzugeben. Deswegen bin ich hier. Okay, das heißt, du bist stiller Beobachter in der Ecke oder übernimmst du noch zusätzliche Aufgaben irgendwie? Das weiß ich noch nicht. Also momentan helfe ich ein bisschen bei der Akkreditierung. Dann wird sich zeigen, wie die Versammlung sich entscheidet. Ich weiß nicht, ob man mich vielleicht als Versammlungsleiter wünscht. Ich bin da aber offen. Bist du offen, okay. Ich habe jetzt hier so ein bisschen gehört, es geht hier darum, glaube ich, auch zu entscheiden, ob man ein Büropiraten möchte oder ob man einen Kreisverband gründen möchte. Kannst du vielleicht kurz dazu was sagen, wie der Landesverband das sehen würde oder lässt man da völlig freie Hand? Also der Landesverband befürwortet erstmal, dass es lokale Strukturen gibt, weil die helfen uns in der lokalen Parteiarbeit. Es geht darum, halt Kontakt zu den lokalen Mitgliedern aufzubauen. Das ist eigentlich das primäre Anliegen des Landesverbands. Wie die Leute das dann vor Ort machen, das hält der Landesverband komplett offen. Da will er sich eigentlich auch nicht einmischen. Es gibt zwar für die eine Variante Vorteile und auch Nachteile. Das muss man vielleicht nochmal erörtern und diskutieren, um halt aufzuklären, was für Konsequenzen die eine oder andere Variante hat. Und dann bleibt es aber ganz und gar den Mitgliedern vor Ort überlassen, wie man sich entscheidet. Wunderbar. Das heißt, ihr lasst den völlig frei halt und bist selbst gespannt, was dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja hier in Gelsenkirchen, denke ich mal, eine ganze Menge Diskussionen auch im Vorfeld dazu. Und dann wird sich heute zeigen, wie weit sich die Mehrheiten gefunden haben. Prima, alles klar. Dann schlage ich vor, reden wir vielleicht später nochmal. Wenn wir hier ein bisschen weiter sind, dann können wir ja nochmal schauen, was passiert ist. Ja klar, gerne. Ich danke dir. Jo, gerne. Bei mir ist jetzt Klaus Hammer, politischer Geschäftsführer, Mitglied im Landesvorstand der NRW-Piraten und Basismitglied bei den Gelsenkirchener Piraten, richtig? Ja, richtig. Hallo. Hallo. Heute ging es hier drum, einen Kreisverband oder Büropirat zu wählen, zu gründen. Was ist denn bis jetzt passiert? Also grundsätzlich hat es erstmal eine Aussprache gegeben, weil ja auch noch nicht ganz klar war, wird es jetzt einen Kreisverband, wird es jetzt in die Richtung Büropiraten gehen. Es ist jetzt auch die erste eigentlich Kreismitgliederversammlung, die wir überhaupt hier mal durchgeführt haben. Deswegen gab es natürlich relativ viel Klärungsbedarf. Mhm. Und von der Größe her wird es jetzt wohl kein Kreisverband werden. Dafür sind einfach die Strukturen noch nicht da. Es läuft im Moment in die Richtung, dass wir Büropiraten wählen werden, sodass wir auch vernünftig arbeiten können und auch häufiger Mitgliederversammlungen durchführen können. Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Ich habe die Abstimmung gesehen. Man hat sich wirklich für den Büropiraten entschieden. Aus Landesverbandssicht, wie sieht man das? Also grundsätzlich sind wir als Landesvorstand da eigentlich vollkommen offen. Uns ist wichtig, dass die Arbeit vor Ort gemacht wird. Und ob es jetzt ein Büropirat wird oder ein Kreisverband, hat natürlich auch ganz einfach finanzielle Hintergründe. Ein Kreisverband erzeugt erheblich mehr finanziellen Druck in der lokalen Gliederung und es macht überhaupt keinen Sinn, einen Kreisverband zu gründen, wenn 80% des Budgets dann schon mal für die Verwaltung drauf geht. Von daher sieht man das natürlich gerne als Landesvorstand, wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, die auch sinnvoll ist und das lokale Arbeiten weiterhin möglich macht, wenn man da quasi nicht alles verausgabt für Verwaltung. Aber grundsätzlich bleibt das natürlich immer der lokalen Gliederung überlassen, wie sie sich organisiert. Okay, aber grundsätzlich glaube ich, ist es ganz gut, dass es überhaupt eine Organisationseinheit gibt, damit man einfach eine Struktur hat. Ja, es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass die Piraten die Möglichkeit haben, hier lokal sich besser zu vernetzen und auch intensiver zusammenzuarbeiten. Also wir haben hier in Gelsenkirchen 87 Parteimitglieder und hier sind heute nur 15 da. Das ist schon relativ wenig. Wir haben aber auch die die Möglichkeit jetzt, als wenn wir einen Büropiraten haben, dann können wir häufiger auch eine Einladung aussprechen, Kreismitgliederversammlungen. Man kann Mitglieder auch gezielt ansprechen, eben für Aktionen und so weiter. Alles Dinge, die bisher eigentlich immer über den Landesvorstand gemacht werden müssen. Also von daher ist das natürlich ein ganz großes Plus, was die Arbeit lokal betrifft. Das heißt, bisher hatte sozusagen kein Basispirat Möglichkeit, auf Mitgliederdaten zuzugreifen, um eben solche Sachen zu organisieren, was jetzt ja möglich ist, richtig? Korrekt, korrekt. Also bisher war das so, dass im Grunde genommen jede Mitgliedereinladung oder so grundsätzlich immer über den Landesvorstand durchgeführt werden musste. Also wurde das Ganze natürlich extrem schwierig, ne? Also die Möglichkeit hat man dann zukünftig, sodass hier man das auch lokal machen kann und auch kurzfristig mal einladen kann und sagen kann, so, die Möglichkeit haben wir jetzt. Also auch ein bisschen Entlastung, kleines bisschen Entlastung des Landesvorstands sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also Gliederungen, die sich lokal organisieren, entlasten natürlich auch den Landesvorstand. Das ist ja auch einer mit der Gründe gewesen, so etwas überhaupt als Möglichkeit einzuräumen. Das basiert ja so ein Stückchen weit aus der Entwicklung heraus, das ursprüngliche Co-Prinzip umzusetzen, das ja nicht ganz mit dem Parteiengesetz da übereinstimmte, wo wir durchaus die ein oder anderen Haken und Ösen hatten, aber trotzdem eben die Möglichkeit zu geben, dass man eben ohne einen Kreisverband lokal was machen kann. Deswegen eben genau diese Möglichkeit der Büropiraten. Ja, und natürlich, jede Gliederung, die sich organisiert, entlastet natürlich auch ein Stück weit den Landesvorstand. Okay, hört sich ja gut an. Jetzt als Basispirat, jetzt muss der Büropirat ja auch gewählt werden. Wäre das ein Job für dich? Nein, für mich nun mal in dem Moment gar nicht, weil natürlich die Satzung verbietet, dass ich quasi innerhalb der Piratenpartei zwei verschiedene Ämter ausübe. Und ich glaube, die Sache im Landesvorstand ist mir im Moment recht wichtig. Da habe ich noch ein paar Dinge offen, die ich gerne erledigen möchte. Und da möchte ich auch weiterhin meine Energie reingeben. Und ich glaube, wir werden hier auch Büropiraten wählen können, die dann hier lokal arbeiten können. Okay, dann hoffen wir, dass hier gleich gut gewählt wird. Danke für das Interview. Sei denn, du hast noch was zu sagen? Nö. Okay, danke, Klaus. Gerne. Tschüss. Tschüss. Bei mir ist jetzt der Dieter McDevitt. Sehr gut. Und ist eigentlich Dortmunder. Nicht nur eigentlich. Ja, genau. Ja, aber weil wir heute in Gelsenkirchen sind. Und ist heute hier in Gelsenkirchen zum Versammlungsleiter gewählt worden. Erzähl mal, wie geht's dir bis jetzt hier? Ich bin noch ganz begeistert von. Bis auf kleine Ausnahmen war es ja wirklich sehr konstruktiv heute hier und ich glaube, dass jetzt auch alle Gelsenkirchener das Gefühl haben, dass sich das wirklich gelohnt hat, heute zu kommen. Die haben sich ja jetzt auf Büropiraten geeinigt und dass man jetzt einen Schritt weitergekommen ist. Und ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass man so in eine leichte Sackgasse geraten ist, aber dass man jetzt einen Weg gefunden hat, wie man weiterkommt und dass man dann auch in Zukunft konstruktiver weiterarbeiten kann. Also du siehst das schon so, dass es wichtig ist, für Gelsenkirchen Einheit zu haben. Die haben sich jetzt hier für den Büropiraten bzw. die Büropiraten entschieden. Was wird man jetzt genau wählen, weißt du das? Man wählt, ich glaube, es sind jetzt zwei auf dem Stimmzettel drauf, oder es sind sogar jetzt doch drei. Das heißt, man Verwaltungspiraten und Pressepirat wird gewählt, damit man sich vertreten kann gegenseitig. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Eingang der Frage zurück. Die Verwaltungsform ist eigentlich total egal. Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Und ich glaube, zumindest ist jetzt ein Seil hingelegt worden und das Angebot von allen ist so halbwegs aufgenommen worden, den Strang aufzunehmen und nicht in unterschiedliche Richtungen zu ziehen. Das ist das Allerwichtigste. Egal, ob man Kreisverband, Büropirat oder sonst irgendwie. Wenn man sich halbwegs über das Ziel einig ist, dann ist egal, was man dann tut, das funktioniert dann. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Und da ist heute jetzt zumindest mal so ein Samenkorn gelegt worden. Und das hoffe ich, dass das dann auch andere Leute in anderen Städten sind, wenn es die Gelsenkirchner hinkriegen, dann kriegen es auch alle andere hin. Ja, genau, richtig. Ich hatte dich schon mal im Interview und dann hast du erzählt gehabt, dass es wichtig ist, dass alle Ruhrgebietspiraten eng zusammenarbeiten. Das sehe ich hier heute ganz toll. Also hier sind ganz viele Dortmunder und Hagen ist vertreten, Vorstände aus anderen Städten sind da. Märkischer Kreis ist auch da. Märkischer Kreis ist da. Seid ihr da eingeladen worden oder wie kam es dazu, dass ihr hier seid? Die Gelsenkirchner waren letztens bei uns am Stammtisch und haben gefragt, wer denn Versammlungsleitung machen kann und Protokoll und sowas, weil das sollte natürlich immer jemand von außen sein, egal ob man zerstritten ist oder nicht, sondern es ist immer ganz gut, wenn das jemand anders macht, weil die Leute aus der Stadt oder aus der Region sollen sich natürlich inhaltlich damit beschäftigen und sollen nicht durch irgendwelche Versammlungsleitung, Wahlleitung oder sonst irgendwas behindert sein. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man dann Leute von außerhalb hat. Okay, ihr habt ja mit den Hagenern zum Beispiel auch so ein, die Dortmunder, der haben mit den Hagenern so ein Gentleman's Agreement, dass man sich da gegenseitig hilft, wird das in Zukunft hier mit den Gelsenkirchen auch so sein? Ich hoffe das so. Also ich war ja schon sehr angenehm überrascht, dass es hier in der verbotenen Stadt wirklich richtige feste Bebauung gibt. Ich hatte immer gedacht, die würden in Hütten leben, aber man, gut, man lernt ja auch mal was. Ja, verbotene Stadt, du sagst es, du stehst hier provokant mit deinem BVB-Shirt. Erzähl mal kurz, warum? Ja, ich habe mir gedacht, dass das Beste ist, wenn man ein gemeinsames Feindbild hat, das einigt. Und deswegen habe ich dann gedacht, als Versammlungsleiter kann man dann gut mit einem Borussen-Shirt in der verbotenen Stadt stehen. Dann können die Leute mich beschimpfen, müssen sich nicht untereinander beschimpfen. Sehr gute Idee, kann ich dir das sagen. Alles klar, danke Dieter. Vielleicht hören wir später nochmal. Okay, vielen Dank. Tschüss. Bei mir ist jetzt der Erik Scheunemann, soeben gewählt worden, zu einem der Verwaltungspiraten. Wir haben zwei haben wir insgesamt gewählt. Hallo. Moin. So, erzähl mal ganz kurz, du hast dich ja wählen lassen, bist vorgeschlagen worden. Was glaubst du denn, was auf dich zukommt? Ja, erstmal eine Menge Arbeit, was jetzt die wieder Kooperation zwischen den AKs angeht. Hier ist jetzt eine Menge Abstimmung gefragt, denn wir sind in einer Stadt mit zwei kommunalen AKs. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Themen so aufteilen, dass vernünftig miteinander gearbeitet wird. Mitgliederverwaltung und so weiter schreibt sich der Verwaltungspirat ja auch auf die Fahne. Was hast du da als erstes vor? Jetzt muss ich erstmal überhaupt einen Überblick von dem Mitgliederbestand in Gelsenkirchen kriegen und muss mal schauen, wie jetzt die Entwicklung hier ist. Ich bin erst relativ neu zugezogen und ich gehe mal von aus, einfach dadurch, dass ich eine recht neutrale Haltung habe, bin ich gewählt worden. Und jetzt geht's halt drum, zusammen mit dem Landesvorstand und mit sonstigen Unterstützern zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Wie das überhaupt alles so funktioniert. Das heißt, du willst jetzt erstmal viele Informationen sammeln, um mal überhaupt, was muss man machen, wie funktioniert das alles und so weiter. Ja genau, jetzt geht's drum zu gucken, was sind die ganzen weiteren Arbeitsbereiche über die grundlegende Mitgliederverwaltung, das Annehmen von Anträgen und so weiter, was ist denn noch alles zu tun und das muss dann ordentlich strukturiert werden. Genau. Ich habe gehört, du hast Fieber, dir geht's gar nicht so gut, deswegen möchte ich auch gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine weitere Tätigkeit und für den Einstieg viel Erfolg und viel Kraft. Wenn du noch was Abschließendes sagen möchtest, dann jetzt. Oh, danke. Ich glaube, als Pirat ist dort schon passend. Alles klar, gut. Dann gute Besserung und danke. Danke. Axel Kerstan ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Verwaltungspiraten. Du hast sie aufstellen lassen, bist gewählt worden. Hast du dich davor schon mal mit beschäftigt, ob du das machen möchtest? Ja, das habe ich. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch eine Form gefunden haben, um in Gelsenkirchen auch ein bisschen autonomer zu sein vom Landesverband. Eben halt auch jetzt zwar noch nicht den großen Schritt gewagt haben zum Kreisverband, weil das noch für unsere Mitgliederzahl im Moment noch nicht richtig die richtige Form wäre. Insofern haben wir jetzt eine Form gefunden, wodurch wir doch ganz gut stehen im Moment in Gelsenkirchen. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ihr wart euch, glaube ich, recht einig. Hattet euch vorher, da, glaube ich, auch ziemlich mit beschäftigt gehabt, was besser war, besser ist. Was glaubst du denn, was jetzt auf dich zukommt? Wie werden so deine ersten Schritte sein? Na, ich denke, ich werde ja das Bindeglied sein zwischen den einzelnen Mitgliedern und dem Landesvorstand und den einzelnen Strukturen in der Partei. Und ich sehe mich da ganz in der Pflicht der Arbeit und nicht als irgendwie ein Vorsitzender oder sonst was, sondern einfach als Mitarbeiter, als Art Geschäftsstelle. Ich habe vorhin gehört, dass die Gelsenkirchner so etwa 80 Mitglieder, glaube ich, haben an Piraten. Heute waren so ungefähr 15, 16 da. Jetzt hast du ja als Verwaltungspirat die Möglichkeit, auch tatsächlich zu sehen, wer ist Mitglied und so weiter. Wollt ihr da irgendeine Aktion starten, die mal vielleicht zu aktivieren? Ich denke mir schon, wenn man jetzt weiß, weil vorher wussten wir das nicht, wer jetzt noch in Gelsenkirchen Mitglied ist, vielleicht dann die einen oder anderen irgendwie auf irgendeine Möglichkeit anzusprechen, eben halt, wenn keine Möglichkeit übers Netz ist, per Mail oder so, auch dann mal vielleicht einen Brief zu schreiben oder irgendetwas, um zu sagen, Mensch, komm doch dahin. Wir haben uns mittlerweile auch entwickelt und es sind ja doch seit einem halben Jahr in Gelsenkirchen doch einige Mitglieder dazugekommen und das finde ich ganz toll, wenn wir da irgendwie noch ein paar mehr Mitglieder aktivieren können, um an der Parteiarbeit damit zu arbeiten, weil wir haben jetzt zwei Arbeitskreise, also es gibt genug Möglichkeiten, sich hier in der Parteiarbeit zu etablieren. Das stimmt. Bist du von Anfang an der Gelsenkirchener Piraten dabei oder bist du neu dazugekommen? Na, ich bin noch ein relativer Neupirat. Das heißt, ich bin seit April diesen Jahres erst dabei. Und bin aber auf sehr vielen Veranstaltungen schon gewesen, zuletzt auf der FlauschCon, wo es auch um innerparteiliche Kultur geht. Und ich denke mir, das ist auch ein Meilenstein, glaube ich, bei den Piraten, dass wir auch endlich mal, keinen Parteitag hatten, wo es nur um Abstimmung ging, sondern wirklich einfach mal, um miteinander in Ruhe zu reden. Und das war, denke ich, auch eine ganz erfolgreiche Veranstaltung, die natürlich verbessert werden muss. Da gibt es natürlich auch noch viele Sachen, die wir dann noch anders machen können. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg insgesamt. Das hört sich ja gut an. Wenn du jetzt noch ein Wort sagen möchtest, irgendwas Allgemeines, dann tu es. Naja, wir werden sehen. Also wir sind in Gelsenkirchen halt auf dem Weg und müssen halt schauen, dass wir die ganze Basis mehr mit einbeziehen können, als es bisher war und dass wir auf jeden Fall auch wieder für die nächsten anstehenden Wahlkämpfe gewappnet sind, weil da gibt es jede Menge Arbeit und die muss auf mehr Schultern geschultert werden als bisher. Genau, Bundestagswahlen, Kommunalwahlen sind bald, da ist eine Menge zu tun. Prima, ich wünsche dir, euch viel Erfolg bei allem, was jetzt kommen mag und viel Kraft und sag danke für das Interview. Gerne geschehen. Tschüss. Der Alexander Reinsch nochmal bei mir. Die Versammlung ist rum. Soweit ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Fass mal aus deiner Sicht zusammen. Ich finde, sie ist eigentlich sehr gut gelaufen, die Versammlung. Also man hat ja ziemlich Querelen hier im Vorfeld erlebt und einige sind jetzt hier auch nochmal hochgeschlagen. Aber nichtsdestotrotz hat man sehr konstruktiv zusammengewirkt. Man hat es geschafft, hier eine lokale Struktur hinzubekommen, sodass man sich lokal weiterentwickeln kann. Pressepiraten sind gewählt worden aus beiden Lagern, wenn man so sagen will. Und auch die Verwaltungspiraten sind gewählt. Insofern steht jetzt einer guten Zusammenarbeit hier in Gelsenkirchen eigentlich nichts mehr im Weg. Was könnt ihr denn als Landesverband tun, damit es den Gelsenkirchener Büropiraten einfach gemacht wird? Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten? Also werden den Büropiraten erstmal sowieso eine Schulung auch geben mit den Werkzeugen, die sie benutzen werden. Und natürlich haben wir auch eine ganze Menge Know-how schon aufgebaut, weil die Strukturen natürlich schon seit 2 Jahren existieren. Vor allen Dingen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit aus dem Land hier die Büropiraten unterstützen. Und auch die Verwaltungspiraten werden durch den Generalsekretär und andere im Vorstand halt auch unterstützt. Okay, also da passiert durchaus eine Menge und die können euch bestimmt auch jederzeit ansprechen. Na klar, auf jeden Fall. Das ist sowieso immer der Weg, also ansprechen. Wenn irgendwelche Probleme sind, schnell mal zum Telefon greifen und dann kann man so ein Problem auch ganz schnell angehen. Gut, das heißt, das haben wir, habt ihr ganz gut hingekriegt. Grundsätzlich mal die Frage, auch für andere Piraten, die in ihrem Kreis, in ihrer Stadt eine Organisationseinheit gründen wollen. Der Landesverband, steht ja dafür grundsätzlich zur Verfügung und kommt auch? Ja, also unsere Aufgabe ist es ja sowieso in Kreisen, wo es noch keine festen Strukturen gibt, da halt auch für die Mitgliederversammlung zu akkreditieren und somit auch vor Ort zu sein. Wir werden da jegliche Unterstützung immer leisten. Wir haben jetzt auch im Märkischen Kreis diese Veranstaltung unterstützt, wo es genau um die Frage ging, Kreisverband oder Piratenbüro. Und den Weg werden wir auch weiter verfolgen. Hört sich doch gut an. Das heißt im Prinzip die Aufforderung, wenn jemand da mit den Gedanken spielt, ruhig mit dem Landesverband Kontakt aufnehmen. Wie kann ich das am besten machen? Einfach eine E-Mail an den Vorstand oder eins der Vorstandsmitglieder anrufen und dann wird da ganz schnell geholfen. Prima. Ich hoffe, du hast noch heute ein bisschen was von deinem Tag. Ich denke, ich kann mich im Namen der Gelsenkirchener bedanken, dass du da warst. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, oder hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Klaus Hammer ist wieder bei mir. Der Tag ist rum, die Wahlen sind vorbei, die Sitzung ist geschlossen. Als Gelsenkirchner, wie geht's dir jetzt? Deutlich besser als heute Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir einen großen Schritt vorwärts gekommen sind. Und ja, ich glaube, wir haben heute ein paar ganz wichtige Dinge auch ausräumen können. Zumindest sind wir jetzt in der Lage, auch hier programmatisch weiterzuarbeiten. Also ich glaube schon, dass diese Kreismitgliederversammlung ganz, ganz wichtig war. Den Eindruck haben ja viele bis jetzt bestätigt, das glaube ich auch. Als politischer Geschäftsführer hat man da, glaube ich, auch großes Interesse daran, dass auch mal Politik gemacht wird. Was ich gehört habe, war das bisher etwas problematischer. Was glaubst du, wie das denn jetzt laufen wird? Also ich gebe mich natürlich nicht der Illusion hin, dass morgen alle Streitereien beendet sind und so weiter. Aber ich glaube, wir haben heute einfach die Grundlagen gelegt, einfach ein gewisses Fundament geschaffen. Und es gibt ja schon seit längerem Piraten in Gelsenkirchen, die programmatisch arbeiten und so und die sich dann eben durch diese verschiedenen Reibereien haben behindert gefühlt in der Umsetzung ihrer Ideen oder in der programmatischen Arbeit. Und ich glaube, dass wir da heute einen großen Schritt weitergekommen sind. Jetzt haben wir ja Büropiraten, also Verwaltungspiraten und Pressepiraten gewählt. Wir haben jetzt zwei Verwaltungspiraten und zwei Pressepiraten. Was glaubst du, die Arbeit, die auf die zukommt, werden sie einfach haben? Ich glaube, speziell die Pressepiraten wird sehr, sehr viel Arbeit zukommen. Da gibt es so ein paar offene Punkte. Es muss die Sache mit der Webseite muss geklärt werden und so. Ich glaube aber auch, dass das Interesse ja da ist. Es ist auch in der Vergangenheit ja schon so gewesen, dass durchaus das Interesse da war, Pressemitteilungen rauszugeben, eben für die Partei zu sprechen. Das ging nun mal in der ursprünglichen Intention oder in der ursprünglichen Konstellation nicht. Von daher war es jetzt notwendig, auch wirklich legitimierte Personen da zu haben, die eben sowas auch wirklich ausarbeiten können. Und was die Büropiraten betrifft, ich glaube, dass einfach der große Effekt der ist, dass jetzt wirklich auch die anderen Piraten kontaktiert werden können, die jetzt derzeit noch im Verborgenen schlummern und eigentlich nur selten eben zu so einer Kreismitgliederversammlung kommen. Wir hatten heute hier insgesamt 16 Akkreditierte von 85 Piraten, die hier in Gelsenkirchen ansässig sind. Also von daher, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, wenn wir jetzt eben die Möglichkeit haben, die auch zu adressieren, dass wir dann eben an der Stelle hier eben die Büropiraten hier, die adressieren, dass wir da auch durchaus was reißen können. Das heißt also, die es eh schon gibt, einfach aktivieren. War schon mal ein guter Tipp. Hast du sonst noch vielleicht irgendwelche Tipps an die neuen Büroverwaltungspiraten? Oh, das ist natürlich immer ganz schwierig, da jetzt noch mit Tipps um die Ecke zu kommen. Wichtig ist eigentlich, dass man immer ein Stück weit die Ruhe behält und schaut, wo läuft's lang. Aber letztendlich glaube ich, dass das aus den Gruppen selber herauskommt. Und das tut es auch. Du meinst, das wird sich entwickeln und wird entstehen. Mit Alexander Reinsch hatte ich gerade gesprochen. Der hat gesagt, der Landesvorstand steht da natürlich jederzeit auch beratend zur Seite. Du in Person, da du ja Gelsenkirchener bist, wahrscheinlich auch. Ja, grundsätzlich ja. Es ist natürlich immer eine schwierige Situation, wenn man in der Haut eines Vorstandsmitglieds steckt und in der lokalen Sache involviert ist, dadurch, dass man eben lokal ansässig ist. Deswegen bin ich eben froh darum, dass jetzt eben die Büropiraten da gewählt wurden. Einfach, weil dann eben viele Dinge eben nicht über mich laufen, weil das liegt in der Natur der Sache. Man ist immer irgendwo parteiisch, wenn man da involviert ist und so. Und von daher bin ich da auch ein Stück weit froh, dass ich mich da so ein Stück weit dann auch jetzt zurückziehen kann, sehen kann, die machen es selber. Okay, alles klar. Dann danke ich dir und wünsche noch einen schönen Sonntag. Danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.